Erster Jahwe sagt, tut, was richtig ist. Meine Hilfe kommt bald. Meine Gerechtigkeit wird sichtbar. Zweiter, es ist gut für den Menschen, der dies tut. Er hält den Sabbat heilig. Er tut nichts Böses. Dritter, ein Fremder, der zu Jahwe kommt, soll nicht denken, Jahwe nimmt mich nicht in sein Volk. Ein beschnittener Mann soll nicht sagen, ich bin wie ein trockener Baum. Vierter, Jahwe sagt, Männer, die beschnitten sind, sollen meine Sabbate halten. Sie sollen tun, was mir gefällt. Sie sollen meinen Bund halten. Fünfter, ich gebe ihnen einen Platz in meinem Haus. Ich gebe ihnen einen Namen. Dieser Name ist besser als Söhne und Töchter. Er wird ewig bleiben und nicht vergessen werden. Sechster, Fremde, die zu Jahwe kommen, wollen ihm dienen. Sie lieben seinen Namen. Sie halten den Sabbat heilig und meinen Bund. Siebter, ich bringe sie zu meinem heiligen Berg. Ich mache sie froh in meinem Gebetshaus. Ihre Opfer gefallen mir auf meinem Altar. Mein Haus ist ein Gebetshaus für alle Völker. Achter, das sagt Gott, Jahwe. Er sammelt die Menschen von Israel, die verstreut sind. Ich werde noch mehr Menschen zu ihnen bringen. Neunter, alle Tiere auf dem Feld, kommt her. Alle Tiere im Wald, kommt her, um zu fressen. Zehnter, seine Wächter sind blind und verstehen nichts. Sie sind wie stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie liegen da und schlafen nur. Elfter, diese Hunde sind sehr hungrig und werden nie satt. Die Hirten passen nicht auf. Alle gehen ihren eigenen Weg. Jeder sucht nur seinen Vorteil. Zwölfter, sie sagen, kommt her. Ich hole Wein. Lasst uns viel trinken. Morgen soll es genauso sein. Wir wollen wieder ein großes Fest feiern.